schwöre auf mein Herz, es ist Hass, Schmerz. Brüder fallen die Blätter im Herbst, es ist Hass, Schmerz. Was ich fühle, ich schwöre auf mein Herz, es ist Hass, Schmerz. Brüder fallen die Blätter im Herbst. Ich wurde groß zwischen hohen Betonblocks. Überlebenskampf, kein Geld auf den Kontos. Brüder gehen in den Knast, weil sie Scheiße bauen. Alles ist gefickt, dieses Leben ist ein Albtraum. Hals, Maul, Aussagen, Verweigerung. Fick auch den Richter, denn er ist korrupt. Ausländer raus, was los in Deutschland? Uns hat's nicht gejuckt, weil wir ständig betäubt waren. Siehst du den Penner? Das Leben kann fies sein. Er verkauft seine Seele und kauft dafür Shisha. Der Penner am Kiosk besäuft sich schon wieder. Und der Junk spritzt sich Heroin auf dem Spielplatz. Ratten überall, alles ist verseucht. Ja, Sharp, ich lebe dort, wo die Bitch weint. Tränen fallen oft, doch wir lachen nicht mehr. Aslak sterben jung, es ist Hass und Schmerz. Hass, Schmerz, was ich fühle, ich schwöre auf mein Herz. Es ist Hass, Schmerz. Brüder fallen die Blätter im Herbst. Es ist Hass, Schmerz, was ich fühle, ich schwöre auf mein Herz. Es ist Hass, Schmerz. Brüder fallen die Blätter im Herbst. Wo ich wohne, werden Möbel mit Plastik überzogen. Und 10 von 10 Kanacken dealen Drogen. Ich war gestern am Block und geh heute in den Knast. Kriegst einen Abschiebestempel, hast du keinen deutschen Pass. Guck, nachts wurde schon wieder jemand ermordet. Mein Park, dritte Welt, es fallen Schüsse auf dem Porsche. Sorgen und Kummer macht sich hier breit. Jacke zu, Kragen hoch, denn draußen ist es kalt. Zwischen Dreck und Asphalt, Alkohol und Drogensumpf. Guck, der Bulle findet bei dem jungen Kokainstrumpf. Gib der Kripo einen Grund und du wirst von ihnen gebumst. OF am Main, Hermann Crack ist die Siedlung. Krisen und Pleiten, nur Stivus, Virus. Fick das Land und das Land, bringt kein Plus, sondern Minus. Ich fick diese Welt und wenn ich in der Zelle sitze, bin ich der, der die Texte an die Wände kritzelt. Hass, Schmerz, was ich fühle, ich schwöre auf mein Herz. Es ist Hass, Schmerz. Brüder fallen die Blätter im Herbst. Es ist Hass, Schmerz, was ich fühle, ich schwöre auf mein Herz. Es ist Hass, Schmerz, Brüder fallen, die Blätter im Herbst.